Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie nun zwischen Kirche und Kommerz, die Beginen in Flandern. Eine Sendung von Sven-Claude Bettinger. Das lateinische Wort Begina taucht zum ersten Mal in einer brabantischen Urkunde aus dem Jahre 1200 auf. Woher es stammt, darüber streiten sich bis heute die Fachleute. Sicher ist hingegen, dass Maria von Oranje die erste Beginengemeinschaft gründete. Um 1170 zog sich diese Lütticherin mit ein paar gleichgesinnten Frauen in einen Flügel der Benediktinerabtei Oranje bei Lüttich zurück. Das Beispiel machte Schule. Die Antwerpener Soziologieprofessorin Monika Triest hat eine umfassende Studie verfasst. Nach meiner Meinung heeft het alles te maken met de vrome vrouwen van de 11e, 12e en 13e eeuw. Meiner Meinung nach hat das etwas mit den frommen Frauen des 11., 12. und 13. Jahrhunderts zu tun. Das waren einzelne Frauen, die weder heiraten noch in ein Kloster eintreten wollten. Es handelte sich um ziemlich viele. Sie lebten entweder weiterhin bei ihrer Familie oder allein oder bildeten mit ein paar anderen Frauen eine Gruppe, um fromm zu leben. Sie griffen auf das Evangelium zurück. Nicht umsonst wird das 12. Jahrhundert als Renaissance des christlichen Glaubens umschrieben. Man wollte gegen die Korruption in der Amtskirche kämpfen, gegen die Sittenlosigkeit von Priestern, Ordensleuten, Kardinälen und Päpsten. Insbesondere viele Frauen predigten die Rückkehr zur evangelischen Botschaft. Es waren viele Anzahl Männer und Frauen, aber vor allem Frauen, die sagten, wir müssen zurück nach der ursprünglichen evangelischen Botschaft. Die Rückbesinnung auf die Essenz des Christentums bekam bei den Beginen noch eine besondere individuelle Note. Diese intelligenten, emanzipierten Frauen waren durchweg Mystikerinnen. Manche, wie Hadeweich in Brabant oder Margarete Porete aus Hennegau, hielten ihre Erfahrungen schriftlich fest. Andere, die bis heute anonym geblieben sind, komponierten Lobgesänge auf das Jesuskind und die Magd Maria. Auch das machte sie vielen Vertretern der Amtskirche suspekt. Der Kulturhistoriker Dr. Paul Vandenbroek. Als man let op de innerlijke vrijheid, die voor hen zeer belangrijk was. Die innerliche Freiheit war für sie sehr wichtig. Nicht in dem Sinne, dass sie tun und lassen konnten, was sie wollten. Dazu war das religiöse Leben zu stark reguliert. Aber sie erforschten ihr Inneres, das, was wir seit Freud das Unbewusste nennen. Dieser Begriff taucht erst im 19. Jahrhundert auf. Aber der damit umschriebene Zustand beherrscht bereits das Denken und die Schriften der Mystikerinnen. Da heißt das Unbewusste das Nichts, Le Néant, oder in der mittelniederländischen Literatur Het Niet. Man stieg in die Tiefen des eigenen Wesens hinab, die weder dem Verstand noch den Gefühlen offen standen. So entsteht bei uns im 13. Jahrhundert eine Literatur der Selbstanalyse, die in ganz Europa einzigartig ist. Selbstanalyse, die kein Gleiche findet in der europäischen Literatur von dieser Zeit oder later. Doch gibt es für die Entstehung und Verbreitung des Beginentums auch einen gesellschaftspolitischen Grund. Die Nonnenklöster der großen Orden waren Damen aus dem Hochadel vorbehalten. Nur ihre Familien konnten den sehr hohen Einstand bezahlen. In den Bet- und Beginengemeinschaften schlossen sich deshalb zunächst Frauen aus dem niederen Adel und aus bürgerlichen Patrizierfamilien zusammen. Durchweg wurden sie von der Geistlichkeit angefeindet, die nur die bestehenden Orden und ihre Regeln als rechtmäßig anerkennen wollte. Bald galten die Beginen als Ketzerinnen. Das lässt sich an einem Brief ablesen, den die frommen Damen von Thorn in Limburg 1310 an Papst Clemens V. schrieben. Wir 21 Fräulein aus feinem Adel sind nicht durch Gelübde gebunden. Wir beabsichtigen auch nicht, in ein Kloster einzutreten. Wir wohnen in unseren eigenen Häusern rund um die Kirche, essen gewöhnliche Speisen, kleiden uns wie gewöhnliche fromme Frauen. Wir besitzen persönliches Eigentum, kaufen Häuser, Ländereien, Obstgärten und Vieh, worüber wir im Leben und Tod frei verfügen. Wir unterwerfen uns keinen Inspektionen eines Abtes oder Priors des Benediktinerordens, sondern erkennen als unseren obersten Herrn einzig und allein den Bischof von Lüttich an. Nicht nur im Fürstbistum Lüttich erstarkte die Bewegung, sondern in ganz Westeuropa. Zum wichtigsten Zentrum wurde Köln. Genau dort kam es zu schweren Konflikten mit dem Erzbischof. Mit einem Dekret hob er 1318 die 169 Gemeinschaftshäuser der frommen Frauen auf. Die Wortgewandtesten ließ er als Ketzerinnen verbrennen. Die anderen Beginen steckte er zwangsweise in Nonnenklöster. In Frankreich, Italien und Spanien geschah dasselbe. Nur im Fürstbistum Lüttich, im Herzogtum Brabant und der Grafschaft Flandern, dem heutigen Belgien, überlebte die Bewegung. Monika Triest. Die erste Gemeinschaft von Maria von Oigny, die ist aufgesucht gewesen durch einen Prälat. Die erste Gemeinschaft von Maria von Oigny war von einem Prälaten aus Rom besucht worden. Er hatte von diesen frommen Frauen, ihrer seltsamen Spiritualität, ihren bemerkenswerten Eigenschaften gehört. Aus persönlichem Interesse war er nach Oigny gereist. Er war von dieser Frauengemeinschaft und von der Persönlichkeit Maria von Oignys dermaßen beeindruckt, dass er bei seiner Rückkehr dem Papst empfahl, die Gruppe Frauen in der Gegend von Lüttich und ähnliche Gruppen in Brabant und Flandern nicht zu verurteilen. Der Papst ist darauf eingegangen. Denn die Beginen wurden hier oft von Grafen und besonders von Gräfinnen unterstützt. Sie schenkten ihnen auch Grundstücke und Häuser. Die Landesherren, die Herzöge und Herzoginnen unterstützten sie ebenfalls materiell. Sie sorgten darüber hinaus dafür, dass sie Privilegien bekamen und behielten. Aber auch für das Verkriegen und Behalten vor allem von Privilegien. Mit einer päpstlichen Bulle wurden die Beginen im heutigen Belgien 1318, dem Jahr ihres Untergangs in Köln und in anderen europäischen Städten, auch ganz offiziell anerkannt. Damit war die Grundlage für die weitere Erstarkung der Bewegung geschaffen. Bald entstanden um die ursprünglichen Gemeinschaftshäuser kleine Siedlungen mit einzelnen Häusern, die Beginenhöfe. Die päpstliche Bulle gestattete auch den Bau eigener Kirchen und die Einrichtung eigener Friedhöfe. Überdies durften sich die Beginen ihren Pastor aussuchen. Sie mussten ihre Wahl dem Bischof ihrer Diözese lediglich mitteilen. Der Bischof konnte die Ernennung nur mit stichhaltigen Gründen ablehnen. Die frommen Frauen erwiesen sich in diesem Punkt als sehr selbstständig und, wenn es sein musste, streitbar. Das belegt ein 1374 verfasster Bericht der Stadt Gent. Der Bischof von Gent ernannte einen gewissen Brugmanns zum Pastor des Liebfrauenbeginenhofes. Die große Dame des Beginenhofes hatte die Stelle jedoch Pastor Plevier versprochen. Sie zog vor Gericht und bekam Recht. Dem Kandidaten des Bischofs wurde ausdrücklich verboten, in der Beginenhofkirche die Messe zu lesen. Ein paar Tage nach der Urteilsverkündung kam dieser Brugmann seelenruhig in die Sakristei der Beginenkirche, zog das Messgewand an und schritt in die Kirche, um die Laudes zu lesen. Da kam ein Gerichtsvollzieher mit zwei Gehilfen und Pastor Plevier durchs Portal. Die große Dame hatte sie zu Hilfe gerufen. Mit seiner Hellebarde jagte der Gerichtsvollzieher Brugmanns vom Altar. In der Kirche schrien die Beginen, »Sa, sa, weg mit ihm«, als ob sie es mit einem Verbrecher zu tun hätten. Danach schritt Plevier in Begleitung des Gerichtsvollziehers und seiner Gehilfen zum Altar, um die Laudes anzuheben. Anschließend zog dieselbe Prozession in die Sakristei. Dort überreichte die große Dame dem Pastor den Kirchenschlüssel. Sie erklärte, hiermit sei er angestellt, weil es das Privileg der Beginen sei, sich einen Priester auszusuchen. Auch in anderer Hinsicht genossen die Beginen wesentlich mehr Freiheit als die Nonnen. Beginen konnten nach Gutdünken über ihr Vermögen verfügen. Nur ihr Haus im Beginenhof mussten sie der Gemeinschaft oder einer anderen, meistens verwandten, jüngeren Begine vermachen. Beginen durften die Gemeinschaft auch wieder verlassen. Dazu bekamen sie eine großzügige Bedenkzeit von 12 Monaten. Das ist das sehr große Verschil mit dem Kloster. Als du zu einem Orden zutrittst, musst du 3 ewige Geloften ablegen. Der sehr große Unterschied zu Klosterorden besteht darin, dass eine Nonne beim Eintritt ins Kloster 3 ewig geltende Gelübde ablegt. Armut, Keuschheit und Gehorsam. Beginen banden sich nur auf Zeit und durften ihr Gelübde überdies individuell formulieren. Am Anfang sagten sie ganz einfach, ich will fromm leben. Eine Begine legte ferner nie das Gelübde der Armut ab. Anders als eine Klosternonne musste sie auch keine Mitgift einbringen, sondern lediglich nachweisen, nach 3 Jahren ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ihre Familie hat Legaten mitgebracht, die voldoende opbrachten, um sie für den Rest ihres Lebens zu unterhalten. Zur Handarbeit gehörte auch die Herstellung der typischen Beginenkunst. Paul Vandenbroek. Von einem Anzahl Handschriften wissen wir, dass sie durch Beginen selbst gemacht oder geillustriert sind geworden. Aus einer Reihe von Handschriften ab dem 13. Jahrhundert geht hervor, dass sie von Beginen verfasst und illustriert worden sind. Auch die Arbeiten aus Textil, Spitze, Häkelarbeiten, Stickereien und so weiter, stammen von den Beginen. Von Anfang an ist die Beginenbewegung von einer intensiven spirituellen Erneuerung geprägt, die zum Beispiel den Sakramentskult oder den Eucharistiekult hervorbringt. Beide blühen im 13. Jahrhundert in der Gegend von Lüttich. Ganz allgemein war der mystische Weg Richtschnur der Beginenkunst. Die mystische Weg der Leitrad ist gewesen von der Kunst von der Beginen. Parallel zu den weitgehenden Zugeständnissen der Kirche bekamen die Beginen beträchtliche weltliche Privilegien. Die mittelalterlichen Herrscher stellten die frommen Frauen ausdrücklich unter ihren Schutz und befreiten sie von sämtlichen Steuerlasten. Sie mussten sogar keine Kriegsabgaben entrichten. Als Gegenleistung schlossen die Beginen den Herrscher und seine Familie in ihr tägliches Gebet ein. Die sehr unabhängigen Städte gewährten den Beginen ebenfalls Steuerprivilegien. Sie führten im Laufe der Zeit zu Konflikten. Samen mit der Entwicklung von den Städten in Flandern und danach in Brabant sehe eine stark wachsende Ökonomie. In den flämischen und etwas später brabantischen Städten entwickelte sich die Wirtschaft stürmisch. Die Beginengemeinschaften profitierten vom Boom. Sie stürzten sich insbesondere auf die Textil- oder Bierherstellung. Sie bauten und leiteten die Betriebe völlig selbstständig. Bald ging es nicht mehr um den Eigenbedarf, sondern es verkauften immer größere, rentablere Betriebe ihre Waren. Das führte zu Konflikten mit den Handwerkergilden. Sie warfen den Beginen Wettbewerbsverzerrung vor, weil sie Tuche, Brot oder Bier zu niedrigeren Preisen anboten. Jeder Beginenhof erstellte seine eigene Hausordnung, wodurch es von Gemeinschaft zu Gemeinschaft deutliche Unterschiede geben konnte. Die Hausordnung kam ohne jedwede Einmischung von Amtskirche oder Stadtverwaltung zustande. Die Beginen wählten eine große Dame als Leiterin von Hof und Gemeinschaft. Zwischen 3 und 7 ebenfalls gewählte Ratsfräulein halfen ihr bei der Arbeit. Die Amtsperiode war zeitlich befristet. Die große Dame und die Ratsfräulein konnten jederzeit von jeder einzelnen Begine öffentlich zur Rechenschaft gezogen werden, wenn der Verdacht von Unfähigkeit oder Amtsmissbrauch auftauchte. Mit einfacher Mehrheit konnte die Gemeinschaft sie abwählen. Diese interne Organisation fasziniert die heutigen Historiker. Das Basisprinzip des Reglements war inderdaad das Selbstbestuur. Ein heel einfach, durchsichtig. Grundlage der Hausordnung war die Selbstverwaltung. Eine sehr einfache, transparente und, wie wir heute sagen würden, demokratische Struktur, obwohl der Begriff demokratisch für jene Zeit nicht passt. Diese Struktur ist verständlich. Die Beginengemeinschaften wollten ursprünglich mit der Korruption und der Dekadenz der Amtskirche brechen und zur Gemeinschaft der Apostel zurückkehren, zu denen, die die Botschaft wirklich ausgetragen hatten. Diese 12 waren ganz einfach ohne Hierarchie umhergezogen. An diesem Beispiel spiegelten sich die ersten Beginen. Auch ihre Gemeinschaften sollten transparent, autonom, demokratisch sein. Heel autonom. Und sehr demokratisch eigentlich eine Gemeinschaft runnen. Zu dieser Einstellung passte auch die karitative Tätigkeit der Beginen. Insbesondere die Wohlhabenderen unter ihnen, die dank ihres Vermögens nicht arbeiten mussten, zeichneten sich auf diesem Gebiet aus. Die Pflege betagter und kranker Menschen war eine ihrer wichtigsten Aufgaben. In jedem Beginenhof gab es ein Hospiz für die alten und kranken Jungfern, wie die Beginen sich nannten. Auch an die Ärmeren wurde gedacht. In einem der zahllosen Beginentestamente heißt es: Sind zu geben aus meinem Nachlasse 2 weiße Brote täglich an jede arme Jungfer. Für die 7 im Folgenden aufgezählten Beginen eine Leibrente von jeweils 33 Gulden jährlich. Eine Rente von 75 bzw. 187 Gulden jährlich von meiner Familie stammend für unser Beginenhospiz. Das restliche Kapital von 6.400 Gulden vermache ich der Stadt Löwen. Die große Dame und ihre Ratsfräulein waren je länger, desto mehr mit der Abwicklung komplizierter Erbschaften, mit der Vermögensverwaltung und mit den kommerziellen Aktivitäten der Beginenhöfe beschäftigt. Der hohe Wohlstand der Miniaturstädte, in vielen Beginenhöfen lebten zwischen 1.000 und 2.000 Frauen, verführte allmählich zu Luxus und Lebensgenuss. Im 17. Jahrhundert waren die Jungfern weniger für Mystik oder Nächstenliebe als vielmehr für ihre ausgelassenen Feste berühmt. In einer Antwerpener Chronik steht, wie 1649 der neue Beginenhofpastor eingeholt wurde. Es waren der Geladenen so viele, dass das Festmahl in der Kirche eingenommen werden musste. Das Gelage dauerte die ganze Nacht mit Musik, Feuerwerk und draußen Lagerfeuern. Hof und Pforten waren mit Öllampen beleuchtet. Der Pastor bekam von einer Begine, die als Cupido verkleidet war, eine Brille überreicht. Eine andere Begine las ein schlüpfriges Willkommensgedicht vor. Kesselpauken dröhnten bis Mitternacht. Danach stand ein Mysterienspiel auf dem Programm. Wie bei all den anderen fröhlichen Abenden im Beginenhof benahmen sich die Beginen wie kleine Kinder, johlend, spielend, singend, tanzend. Ja, ja, vor allem tanzend. Der Sittenverfall wirkte sich katastrophal aus. Die Beginen verloren die meisten ihrer Privilegien, denen sie 4 Jahrhunderte lang ihre Besonderheit verdankt hatten. Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts, also mit der Gegenreformation, nahm der Druck der Bischöfe zu. Bereits da bekamen einige Beginenhöfe, wie die Nonnenklöster, Visitationskommissionen. Das heißt, jährlich wurde die Einhaltung der religiösen Vorschriften auf dem Beginenhof kontrolliert. Zu Beginn ließen längst nicht alle Beginenhöfe diese bischöflichen Kommissionen zu. Doch im 17. Jahrhundert werden die Beginenhöfe zusehends mit den Nonnenklöstern gleichgeschaltet. Sie verlieren insbesondere ihre einzigartige Selbstverwaltung. Und deshalb hört meine Studie zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf. Danach finde ich die Beginen nicht mehr interessant. Nach den drastischen Eingriffen der Bischöfe und Städte wurden die Beginenhöfe zu Horten des Gebets und der Arbeit. Der Neubeginn währte allerdings nicht lange. Während der Französischen Revolution wurden die frommen Frauen verjagt, ihr Vermögen beschlagnahmt, die Beginenhöfe teilweise abgerissen und von Immobilienspekulanten neu bebaut. Als Belgien 1830 unabhängig wurde, schritt die Säkularisierung weiter fort. Die Beginenhöfe kamen in den Besitz der Hospizkommissionen, Vorläufern der heutigen Sozialämter. Sie brachten in den Häusern viele Alte, Kranke und Bedürftige unter. Die Beginen mussten für ihre Wohnungen Miete und für Ländereien Pacht zahlen. Auch ohne diese Einschränkungen war die Bewegung zum Tode verurteilt, meint Paul Vandenbroek. In dem Augenblick geht von ihr nicht mehr die geringste spirituelle Kraft aus. Sie versiegte bereits im Laufe des 17. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert ist lediglich noch ein Epilog. Der Verlust der spirituellen Kraft lässt sich auch daran ablesen, dass die Begin-Gemeinschaften aussterben. Sie sprechen die Menschen dieser Zeit nicht mehr an. Geblieben sind nur noch die äußerlichen Reste, die beschaulichen, gepflegten Beginenhöfe. Sie bilden wohltuende Oasen der Ruhe in vielen belgischen Städten. In unserer Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie Zwischen Kirche und Kommerz, die Beginen in Flandern, Eine Sendung von Sven-Claude Bettinger. Die Redaktion der Sendung hatte Hartmut Kriege.